Bayern 2. Radiotexte. Janine hatte eine italienische Kinderfrau gehabt und sprach in dem schnellen, süßen Tonfall der Toskana. Die Konjugation des Verbums aber war ihr ein Rätsel geblieben. Sie sprach Verbalformen, so wie ein Reiter ein toll gewordenes Pferd reitet. Auf Gedeih oder Verderb. Die Grammatik brach zusammen, wehrlos mit zitternden Flanken. »Bitte«, sagte sie, »bitte, es kann so liebenswürdig sein, Sie würden mir vorher gegeben haben, ein Streichholz.« Genau, es kann so liebenswürdig sein, fremdsprachliches Gebrabbel zu belauschen. Wer weiß, was wir so alles selbstbewusst in anderen Idiomen von uns geben. Willkommen zur klassischen Lesung mit Judith Heidkamp und heute mit einer Schriftstellerin namens Jo Lederer, die bis 1987 in München lebte, aber heute weitgehend vergessen ist. Als kleines Mädchen war Jo Lederer mit einem Gedicht für den Kaiser schlagartig berühmt geworden und wurde dann eine Zeit lang als literarisches Wunderkind gehandelt. Vernünftig schrieb sie später Abendsgedichte und Romane und tagsüber prosaische Bürokorrespondenz. Der Roman »Bring mich heim«, aus dem Xenia Thieling hier gleich liest, erschien 1932. 3 Jahre später wurde Lederers komplettes Werk verboten. Sie floh vor den Nationalsozialisten nach Shanghai und nach London, schlug sich weiter als Tippmamsell durch und kam nach dem Krieg nach München zurück. Sie schrieb weiter, hatte Pech mit dem Verlag und starb schließlich weitgehend vergessen. Immerhin, in jüngeren Jahren hat man sie als deutsche Colette bezeichnet. Was sie schrieb, erzählte von der Liebe, von der Zeit und den ewigen Problemen zwischen Männern und Frauen. Die junge Janine zum Beispiel, ganz femme fragile und jeunesse dorée, verehrt seit Jahren den fernen Cousin Andy, muss aber schließlich erkennen, dass der sie nicht zurückliebt. Andy verführte sie einst, da war sie erst 15. So harmlos leicht ist der Stoff gar nicht, wenn man es recht bedenkt. Und es geht auch nicht so recht gut aus. Bis dahin aber lässt Jo Lederer ihre Heldin durch Venedig und München schweben, begleitet von Hund und Seelenfreund, ein erfolgreicher Schauspieler, taucht dann auch noch auf. Die Sprache tänzelt mit, Kapricen sind in allen Hinsichten keine Grenzen gesetzt. Xenia Thieling liest aus Jo Lederer, Bring mich heim. Holdes Florenz, herrliches Florenz, o dolce lingua. Janine hatte eine italienische Kinderfrau gehabt und sprach in dem schnellen, süßen Tonfall der Toskana. Die Konjugation des Verbums aber war ihr ein Rätsel geblieben. Sie sprach Verbalformen, so wie ein Reiter ein toll gewordenes Pferd reitet, auf Gedeih oder Verderb. Die Grammatik brach zusammen, wehrlos mit zitternden Flanken. Am Lungarno wurde Janine mit dem diensthabenden Polizisten bekannt. Sie hatte ihn um Feuer gebeten. Lächelnd und selbstverständlich, als beständen die Aufgaben eines Polizisten nur darin, fremden Damen, die schlankbeinig durch die Dämmerung wandeln, mit Streichhölzern auszuhelfen. »Bitte«, sagte sie, »bitte, es kann so liebenswürdig sein, Sie würden mir Feuer gegeben haben, ein Streichholz.« Der Guardia starrte die Signora an. Ihr Haar war hell wie frischer Honig. Aus einer Nebenstraße kam eine große, schwarz-weiß gefleckte Tigerdogge herangaloppiert, fegte stürmisch über den nebelfeuchten Asphalt. »Das ist Tommy«, erklärte die junge Dame und beugte sich vor, um ihre Zigarette anzurauchen. So kamen sie ins Gespräch. Sie unterhielten sich über Hunde, dann über woher und wohin. Der Polizist per esempio war in Piemonte geboren. Und die Signora? Die Signora mit dem honigfarbenen Haar gab Auskunft. Sie kam aus Paris, war seit Jahren auf Reisen, aber geboren war sie in Österreich, in Vienna. Der Mann aus dem Piemonte schwieg eine Weile. Dann sagte er, Es täte ihm weh, dass im Ersten Weltkrieg die Italiener gegen Austria gekämpft hätten. Er sagte, das alles sei ein schweres Missverständnis gewesen und die Signora möge ihm glauben, dass er, wäre er damals schon auf der Welt gewesen, sich nicht gescheut hätte, seinen Landsleuten von diesem bedauerlichen Fehltritt abzuraten. Die fremde Dame sah ihm ernsthaft in die Augen. »Wie sind Sie ritterlich an mir?« sagte sie langsam. An diesem Abend brach die Kälte herein, eine strenge Kälte, scharf und bissig wie ein Kettenhund. Janines Zimmer war eine freundliche Insel, voll von Wärme und gedämpftem Lampenlicht. »Wie schmeckt dir der Courvoisier?« fragte Harald. Er hockte auf dem Boden zwischen Kissen, Flaschen und Grammophonplatten. »Trink, Kindchen, schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. Wie fühlst du dich, Janine?« »Wunderbar«, sagte Janine. Sie saß in dem einzigen bequemen Fauteuil und balancierte ihr Glas auf den Knien. Tommy hob den Kopf, als er ihre Stimme hörte, und sah sie aufmerksam an. Er lebte in der seligen Einbildung, dass jedes Wort, das Janine sprach, an ihn gerichtet sei. »Verschwinden Sie«, murrte Harald. Er war gut Freund mit Hunden, aber diesen Tommy konnte er nicht leiden. Er mochte ihn einfach nicht. Es war ihm unmöglich, ihn zu duzen. »Scheren Sie sich fort!« Tommy erhob sich. Auf starken, mächtigen Beinen schritt er durchs Zimmer, um sich gekränkt in einer Ecke auszustrecken. »Verliebtes Kalb!« rief Harald ihm nach. Er fühlte sich entschieden als Sieger. »Gott segne dich«, sagte Janine. »Mein liebes Herz, du hast eine hübsche Art, mit Tommy zu verkehren.« Harald nahm keine Notiz davon, dass er getadelt worden war. Er sah sich zufrieden um. Noch vor einer Woche war dieses Zimmer ein kühler Hotelraum gewesen. Doch jetzt war es neu und verändert, erfüllt von Janines Wesen, ihrer Unruhe, ihrem Duft. Neben der Tür waren die Koffer aufgebaut. Ein hoher Schrankkoffer, Reisetaschen, die Kassette mit Kamera und Stativ. Auf dem dunklen Leder leuchteten die Hotelmarken dicht nebeneinander und farbenfroh wie Blumen auf einer schwarzen Wiese. Hotel Royal, Haag, Dover, Grand Hotel, Madrid. »Viel gereist?« fragte Harald und deutete träg in die Kofferrichtung. »Ja«, sagte Janine, und nach einer Weile setzte sie hinzu, »außer den paar Monaten in Paris war ich fast immer unterwegs.« Sie schien erstaunt, als hätte sie sich damit selbst eine große Neuigkeit mitgeteilt. »Natürlich«, sagte sie, »du hast recht. Ich bin viel gereist.« Harald sah sie verblüfft an. »Dieses Mädchen, diese geliebte, törichte Janine.« »Ich war in den letzten Jahren nicht sehr aufmerksam«, sagte Janine. »Ich hatte...« Harald wartete, aber es kam nichts mehr. Janine schwieg. Ein paar Mal zog sie ernst die Brauen hoch, zwei siche schmale Bogen kühn über die Stirn geschwungen. »Was überlegst du, weiße Stirn?« Harald sah sie stumm an. Wie er sie liebte, seine kleine Spielgefährtin, wie stolz er darauf war, ihr ergebener Freund zu sein. Sie war so schön und hochgemut. Janine und er waren zusammen aufgewachsen, aber dann hatte das Leben sie getrennt. Ihre Wege waren auseinandergegangen, als sie beide kaum 14 gewesen waren. Sie hatten durch all die Jahre hindurch Briefe gewechselt, kleine Nachrichten, die unregelmäßig und spärlich eintrafen. Wenn Janine oft durch Monate schwieg, so wartete Harald geduldig auf einen telegrafischen Gruß, eine neue Adresse, hingekritzelt in Eile und Zärtlichkeit, auf einen Telefonanruf, der quer durch Europa Janines dunkle, leise Stimme nahebrachte. Er wusste nur von ungefähr, wie ihr Leben war. Man sagte, dass nach dem Tode ihres Vaters von Janines mütterlichem Erbe nichts mehr vorhanden gewesen sein sollte, dass Kari Maran seiner Tochter ein zärtlicher, aber schlechter Vater gewesen sei. Man sagte viel über die Familie Maran. Es gab Leute, die behaupteten, dass Janine sich viel von dem gestattet hätte, was einem Mädchen ihrer Klasse verboten sei. Und es gab andere, die diese Meinung bestritten und freimütig erklärten, Janine Maran hätte sich alles gestattet, was einem Mädchen ihrer Klasse verboten sei. Harald wusste nicht, wer von diesen Parteien recht hatte. Aber er wusste, dass ihn Janine nie im Stich lassen und nicht vergessen würde. Jahrelang hatte er sie nicht gesehen, bis zu jener Silvesternacht in Paris, als sie plötzlich in der Bar des Negresco stand. Schlankbeinig, schmal und ernsthaft. Sie waren beide nicht erstaunt gewesen über dieses Zusammentreffen. Sie hatten immer gewusst, dass sie einander einmal wiedersehen würden. Das Beste an ihrer Freundschaft war vielleicht das Vertrauen, das sie zu ihr hatten. Harald starrte in sein Cognac-Glas. Es war still im Zimmer. Zwischen blauem Korn tanzten die kleinen blauen Damen und lächelten geheimnisvoll herab. Janine beugte sich ein wenig vor und blickte Harald unsicher an. »Ich will fort von Florenz. Harald, wollen wir morgen abreisen?« Harald tat, als hätte er nichts gehört. »Harald, wir trinken zu wenig«, erklärte er sanft. »Nicht? In diesem Zimmer wird Abend für Abend zu wenig getrunken.« Er richtete sich auf und goss zwei frische Gläser voll. Der Cognac war wie dunkles Gold. »Er ist 60-jährig. Du musst daran riechen, Janine. An gutem Cognac muss man riechen, damit auch die Nase betrunken wird. Hast du das nicht in der Schule gelernt?« »Ich habe gar nichts gelernt«, sagte Janine. Der Cognac hinterließ eine sanfte Wärme auf den Lippen. Sie trank schnell den Rest aus. »Bravo«, lobte Harald, »du hast Talent. Weißt du, wie andere Frauen trinken? Sie nippen. Verstehst du? Sie nippen. Aber du bist eine gute Frau.« »Ja«, Janine lächelte. Ihr Mund war warm vom Cognac. Ein warmer Mund will lächeln. »Du warst auch ein gutes kleines Mädchen«, erklärte Harald. »Du warst das beste kleine Mädchen, das es je gegeben hat. Mein Wort darauf.« »Ich weiß nicht«, sagte Janine. »Ich habe das kleine Mädchen vergessen. Gib mir noch ein halbes Glas.« Aber Harald war im Zug, er ließ sich nicht stören. »Ich hab mich schrecklich gefreut, Janine, wie du plötzlich in die Bar gekommen bist. Großartig, wie du... Nein, nicht hereingekommen, das ist nicht das richtige Wort. Du bist eingetreten. Bevor ich noch dein Gesicht gesehen habe, dachte ich, wer ist jetzt eingetreten?« »Ist das wahr? Harald, sag es noch einmal, bin ich wirklich eingetreten?« Harald errötete. Er kaute heftig an seiner Unterlippe und glich plötzlich dem 10-jährigen Knaben, mit dem sie Räuber, Ball und Verstecken gespielt hatte. Janine beugte sich vor und strich mit den Fingerspitzen über seine Wange. »Harald«, sagte sie bestürzt. Es schien ihr merkwürdig, dass er neben ihr saß und dass sie beide erwachsen waren. Was für eine merkwürdige Welt. Es war still im Zimmer, nur in der Zentralheizung knackte es leise. »Harald, ich sagte vorhin, dass ich abreisen möchte. Wollen wir jetzt darüber sprechen?« Harald blinzelte und riss sich von seinen Träumen los. »Nein«, sagte er, »wir wollen nicht darüber sprechen. Wir wollen Musik machen. Soll ich die Tucker singen lassen?« »Some of these days«, sang die Tucker, »some of these days you'll miss me, honey. Der Tag wird kommen, wo du mich vermisst.« Janine stand auf und trat ans Fenster. Draußen war die Nacht, die fremde Stadt und der abnehmende Mond. »Oh, wie wirst du einsam sein«, rief die Tucker. Gott hatte ihr keine zahme Stimme gegeben. Sie schrie wild und ohne Scham. »You're going to miss me, honey.« Gott hatte ihr kein zahmes Herz gegeben. »When I'm far away«, drohte die verzweifelte Stimme, »wenn ich weit fort sein werde.« Janine lehnte die Stirn an das kalte Glas. Sie dachte, »bin ich weit fort?« »Ach, Andy, some of these days. Aber der Tag wird kommen, dann vermisst du mich. Der Tag wird kommen, und dann bin ich weit weg.« Tommy war plötzlich wach geworden und begann zu knurren. »Ruhe«, rief Harald ärgerlich, »schweigen Sie!« »Hörst du?«, fragte Janine. Sie drehte sich vom Fenster weg und horchte. »Bitte stell die Platte ab.« Die Musik verstummte jäh. Vom Nebenzimmer kam ein dröhnendes Pochen. »Pom, pom«, kleine Pause, dann noch einmal. »Pom.« »Da klopft jemand«, sagte Janine erstaunt. Harald grinste. »Du bist ein schlaues Geschöpf. Es klopft jemand. Soll ich dir anvertrauen, warum man klopft? weil man nicht schlafen kann, wenn die Tagger brüllt. Das Zimmer war doch die ganze Zeit leer. Wir konnten doch nicht wissen. Du musst dich morgen entschuldigen, Harald. Vielleicht, sagte Harald gnädig. Unbedingt, Harald, du musst dich entschuldigen. Und nach einem kurzen Atemholen, bevor wir abreisen, musst du dich entschuldigen. Sie blickte Harald erwartungsvoll an. Sie dachte, er soll Nein sagen, ich bin völlig verrückt. Und laut, ich will ans Meer. Hast du schon einmal von Massa Rossa gehört? Harald schüttelte verzweifelt den Kopf. Es ist so ein nettes, gottverlassenes Fischerdorf, sagte Janine. Sie zündete ein Streichholz an, starrte in die kleine Flamme und blies sie plötzlich aus. Irgendjemand hat mir einmal von Massa Rossa erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gewesen ist. Es soll ein kleines Nest am Meer sein. Wollen wir hinfahren? Schließlich ist es ja gleichgültig, wo wir herumlaufen. Harald seufzte. Hast du nicht einmal die Absicht gehabt, ganz Florenz zu fotografieren? Warst du nicht entschlossen, 4 Wochen hier zu bleiben? Janine zeigte ihm ein zartes, betrübtes Profil. Oh, Harald, war ich entschlossen? Ich bewundere dich, sagte Harald. Wir fahren nach Fossa oder Rossa, wie es heißt, trinken Tee und fahren gleich weiter, ganz egal wohin, nur damit wir irgendwo ankommen und sofort wieder abreisen können. Mein Schatz, murmelte Janine, bring dich nicht künstlich in Wut. Aber Harald gab den Kampf noch nicht auf. Man langweilt sich nicht mit dir. Immer sorgst du für Abwechslung. Darin bist du einfach großartig. Ich bete dich an, Janine. Oh, sagte Janine zerstreut, ich habe es schon immer geahnt. Was für ein Einfall, nur weil dir irgendjemand erzählt hat, es gibt 2, 3 Pensionen dort, eine Cafeteria und eine Kneipe mit einem bemalten Orchestrion. Was hältst du von einem Orchestrion? Wir werden eine herrliche Zeit haben. Die eine Pension, die mehr als 6 Zimmer hat, heißt Grand Hotel. Wir werden im Grand wohnen, ja? Harald schwieg und sah den Teppich an. Janine schien merkwürdig gut orientiert über diesen fremden Ort, von dem ihr irgendjemand irgendeinmal erzählt hatte. »Wer hat dir von Massa erzählt, Janine?« Er zwang sich, Janine anzusehen und zu lächeln. Sie schüttelte stumm den Kopf. »Gibt es keine Antwort?« »Nein«, sagte sie, »heute gibt es keine Antwort.« »Wir reisen also nach Massa«, sagte er hastig. »Wenn es dir Freude macht, so reisen wir morgen ab. Komm, jetzt trinken wir noch ein Glas.« »Wollen wir auf die Zukunft trinken?« fragte Janine. »Ja«, sagte er, »wir wollen auf die Zukunft trinken.« Er dachte an die Vergangenheit. Er dachte, was Janine begegnet sein mochte in den gewesenen Jahren. Wie viel Wünsche, wie viele Tränen und Küsse waren hingegangen über diesen schweigsamen Mund. Was auch Janines Teil gewesen war, er wusste nichts davon. Plötzlich kam ihm eine Ahnung, dass er ihr vielleicht kein so guter Freund gewesen sein mochte, als er bis jetzt geglaubt hatte. Er hatte sie ihre Wege gehen lassen und sich noch dafür geachtet, dass er nie gefragt hatte, was für Wege sie ging. Jetzt sah er sie vor sich, all die dunklen, einsamen und gefährlichen Wege ihres Lebens. Es drängte ihn, Janine zu sagen, dass er vielleicht ein schlechter Kamerad gewesen war, aber doch in jeder Stunde und für alle Zeit ihr Kamerad. Er wollte sie bitten, ihm zu vertrauen. Harald wollte sehr viel sagen, aber er brachte den Mund nicht auf. Sie sind in der klassischen Lesung bei Bayern 2 und entdecken gerade eine fast vergessene Schriftstellerin wieder, Jo Lederer, aus deren Roman »Bring mich heim« wir gerade das erste Kapitel hörten, 1932 erschienen. Lederer soll übrigens eine Schwärmerei für Hans Albers in diesem Buch verarbeitet haben. Janine und Harald fahren also nach Italien und später dann nach München, wo Janines seit Jahren schmerzlich von Ferne geliebter Cousin Andi aufgetaucht ist. Er hatte sie einst verführt, als sie noch fast im Kindesalter war. Nun heiratet er Ulla, Wieder eine ganz junge Frau. Er ist ein nicht unbedingt angenehmer Mensch, um es mal so zu sagen. Und dann spielt noch ein herzensguter Schauspieler eine Rolle, Mathieu Corodi. Vielleicht ein bisschen schwer von KP, aber selbstredend entflammt für Janine. Bei ihm will sie sich ablenken, bei ihm trifft sie aber auch genau auf jene Ulla. Alle Verwicklungen muss man auch nicht verstehen. Als Harald eintrat, saß Janine zusammengekauert in einem Lederfauteuil und telefonierte. Sie nickte Harald zu und sprach weiter in die Metallmuschel. »Nein, Fräulein, rufen Sie nicht zurück, ich warte am Apparat.« Über den Hörer hinweg sah sie ihn mit einem ganz abwesenden und verlorenen Blick an. »Ich bin froh, dass du gekommen bist. Suchst du die Zigaretten auf dem Schreibtisch? Hallo, ich möchte Herrn Corodi sprechen.« Harald trottete auf den Schreibtisch zu. Neben der Zigarettendose stand eine Vase mit weißem Flieder und blühenden Mandelzweigen. Wie eine weiß-rosige Wolke war der Strauß. Zwischen Vase und Zigarettendose lag ein aufgerissenes Kuvert, unpersönlich und charakteristisch zugleich, wie alle Briefumschläge, die aus Blumenläden stammen. Jemand, der Janine einen weiß-rosigen Guten Morgen wünschte, hatte zu der Verkäuferin gesagt, ich möchte ein Billett mitschicken, und hatte dann eilig irgendeinen Unsinn hingekritzelt. Harald nahm gedankenvoll eine Zigarette. Hoffentlich war es ein freundlicher, ein zärtlicher Unsinn gewesen. Janine sah aus, als könnte sie sehr gut ein bisschen Wärme brauchen. »Er ist schon fort?« fragte sie. »Sagen Sie bitte, ich käme heute oder morgen um 5.« Harald wandte sich um und setzte sich seufzend nieder. »Ja, das ist alles. Um 5. Danke.« Janine legte den Hörer hin und sagte, »Corodi hat mich zum Tee gebeten.« »Aha. Wahrscheinlich war Corodi die poetische Seele, die Flieder und Mandelblüten gesandt hatte.« »Große Freundschaft mit Mathieu?« fragte er langsam. »Ach, ich weiß nicht.« Janine hatte eine kleine, ungeduldige Falte auf der Stirn, und Harald beeilte sich, das Thema zu wechseln. »Ich habe dich gestern Abend aufgesucht, um dich zu begrüßen, aber der Portier sagte mir, dass du in Gesellschaft wärst. Ich wollte dich nicht stören. Netten Abend gehabt?« Er hatte wieder den Strick am falschen Ende erwischt. Janine rief, »Nicht. Oh, bitte, Harald, ich...« Es war still im Zimmer. Von der Straße kam das Gröhlen einer Autohupe. Harald sah dem Zigarettenrauch nach. Aus dem Nebenzimmer klang ein dumpfes Hundejaulen. Wahrscheinlich war Tommy im Bad einquartiert. »Ich war gestern mit Andi zusammen«, sagte Janine. »Er heiratet in 14 Tagen, ein Fräulein Ulla Heid.« Sie nahm den Telefonhörer ab, legte ihn hin, hob ihn wieder ab. Ihre Finger zitterten nervös. Wahrscheinlich merkte sie überhaupt nicht, dass sie mit dem Telefon spielte. »Was soll ich machen, Harald?« Ihre arme, zitternde Hand war mehr, als er ertragen konnte. »Lass den Hörer in Ruhe«, sagte er heftig. »Das Telefonfräulein wird sonst tobsüchtig.« Sie ließ die Hand sinken. »Was soll ich denn machen?«, fragte sie nochmals. Harald hatte Sehnsucht nach Gin oder Cognac. Er sagte, »Nimm dich zusammen, Kindchen. Du kannst gar nichts machen.« Sie nickte und starrte ins Leere. »Janine, es ist so gut für dich, dass es zu Ende ist. Lass ihn laufen. Du wirst Andi vergessen. Du glaubst mir jetzt nicht, aber eines Tages wirst du ihn vergessen haben und...« Harald brach ab. Es war zu idiotisch, die alten Phrasen nachzuleiern. »Natürlich«, murmelte Janine. »Eines Tages. Habe ich dir schon gesagt, dass sie Ulla Heid heißt?« Er versuchte ein mattes Scherzen. »Findest du den Namen so merkwürdig?« »Nein«, sagte sie hilflos, »ich meine nur...« Er stand auf und ging zu ihr hinüber. »Komm, Janine, du ziehst dich um und wir fahren irgendwo hinaus. Und nachmittags trinkst du mit Corodi Tee. Abends gehen wir tanzen. Ist das nicht ein großartiges Programm?« Sie lehnte ihren Kopf an seinen Arm und sagte kein Wort. Blondes Haar, hell wie frischer Honig. Harald beugte sich vor und küsste ihre Schläfe, das weiche Haar. »Janine, wir sind doch alle nicht glücklich. Niemand ist glücklich. Sei vernünftig. Soll gerade für dich eine Ausnahme sein?« »Ja«, sagte Janine. Für mich soll eine Ausnahme sein. Sie blickte nachdenklich zu ihm auf. Glaubst du, dass ich ihn vielleicht mit Korodie eifersüchtig machen kann? Harald gab keine Antwort und seufzte nur. Am späten Nachmittag, als es schon zu dunkeln begann, hielt der Wagen vor der Villa am Englischen Garten. Es war ein einstöckiger grauer Kasten, den ein menschenfeindlicher Architekt in einer Stunde des Trübsinns entworfen haben musste. Ein kleiner Garten zog sich von der Straße zum Haus hin. Im Erdgeschoss waren drei Fenster beleuchtet, wahrscheinlich befand sich dort der Salon. »Und du willst wirklich nicht mitkommen?«, fragte Janine. Sie stieg zögernd aus. Tommy stapfte neben ihr her, den Kopf an ihre Hand gelehnt, das Maul weit offen vor Seligkeit. »Wir bleiben nur eine Viertelstunde, Harald. Dann bringst du mich heim. Ich will zu Bett gehen. Ich bin so müde.« »Aber auf dem Programm steht doch noch Leben und Treiben in Schwabing.« »Morgen, Harald.« Leicht war es nicht, Janine helfen zu wollen. Schließlich konnte er jedoch nicht erklären, Tanzlokale sind scheußlich, aber wie soll ich dich ohne sie über die schlaflosen Nächte hinwegbringen? Am liebsten möchte ich auch den Korodie-Tee auf morgen verschieben, sagte Janine. Doch Harald drückte schon auf die Torklingel. Geliebte, törichte Janine, da hatte er sie bis vor Korodies Haus gebracht, nur weil er Angst hatte, sie könnte diesen Besuch unterlassen. Und sie sollte doch ihre Medizin nehmen, die er ihr so klugen und schweren Herzens bestimmt hatte, eine Stunde lang das verliebte Geschwätz dieses jungen Narren anzuhören. Sie war mutlos und niedergeschlagen. Aber wenn sie Korodies entzücktes Gesicht sah, würde sie vielleicht eine bessere Meinung von sich bekommen. Zumindest aber konnte sie mit ihm nicht von Andi sprechen. Es schien Harald, als müsste es Janine gut tun, eine Weile nicht von Andi sprechen zu können. »Mathieu ist ein netter Junge«, sagte Harald und versuchte, seiner Stimme den Klang warmer Begeisterung zu geben. »So ehrlich und aufrichtig, findest du nicht auch?« »Ja, ja«, sagte Janine zerstreut und knöpfte an ihren Handschuhen. »Keine große Begeisterung«, stellte Harald im Stillen fest. Die Haustür öffnete sich und ein Diener kam angetrabt. »Ich rufe dich morgen an«, sagte Harald. Er trat zu dem Taxi zurück, als hätte er es eilig, weiterzufahren. Aber dann blieb er doch stehen und sah Janine nach, wie sie von dem Diener begleitet, langsam durch den Garten schritt. Er pfiff trostlos vor sich hin und versuchte, sich einzureden, dass er zufrieden sei. Janine hatte im Laufe des Tages die Absicht gehabt, Korodie abzusagen, und jetzt hatte er es doch fertiggebracht, sie hierher zu bringen. Warum sollte er nicht zufrieden sein, wenn er das erreicht hatte, was er wollte? Harald wandte sich seufzend ab und wollte wieder zum Wagen zurück. Aber da öffnete sich die Haustür. Sollte Janine Korodie nicht angetroffen haben? Es war nicht Janine. Ein junges Mädchen kam herausgeschossen, mit offenem Mantel, den Hut in der Hand. Sie lief über den Garten zur Straße. »Pardon«, murmelte Harald. Er wollte ausweichen, aber es war zu spät. Sie war direkt in ihn hineingerannt und er hielt sie einen Augenblick bei den Schultern, bis sie das Gleichgewicht wiederfand. »Haben Sie sich wehgetan?« Sie hatte ein hübsches Gesicht mit blassen, vollen Lippen. Momentan war sie verweint, das krause, rotblonde Haar hing ihr in die Stirn und ihre Augen waren voll Zorn. »Nein, danke.« Sie schnüffelte noch an ihren Tränen und sah sich suchend um. »Ihr Hut«, sagte Harald und hob das kleine, schwarze Filzbarett vom Boden auf. Es musste ihr bei dem Zusammenstoß aus der Hand gefallen sein. Das Mädchen setzte mit zwei Griffen die Kappe auf, warf ihm dabei einen misstrauischen Blick zu und wollte plötzlich weiterlaufen. Harald erwischte sie noch beim Ärmel. »Hallo, Häschen, was ist?« Das Häschen rief schluchzend, »Wie widerwärtig ihr mir alle seid! Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich sofort los!« Dann rannte es weiter. »Korodie, lieber, ich will nichts wissen. Das geht mich doch alles nichts an.« Aber Mathieu ließ sich nicht beirren. Er stammelte nochmals seine Entschuldigungsrede und war ehrlich verzweifelt. »Sie hat mich ganz einfach überfallen, hat in der Zeitung gelesen, dass ich heute Abend wieder spiele, und ist hergekommen. Ich dachte, dass Sie mich erst morgen besuchen würden. Und deshalb war es mir sogar lieb, diesem Mädchen nochmals ganz deutlich zu sagen, dass... Ich weiß nicht, was ich anfangen soll mit ihr. Sie ist aus Stahl. Sehen Sie, Janine, sie hat mir ein Jahr lang törichte Briefe geschrieben. Und diesen Herbst, jeden Tag ist sie vor dem Haus auf und abmarschiert, sogar im Regen. Und einmal, da war es schon hundekalt, da habe ich sie hereinholen lassen. Wie gut dieser Tee ist. Janine führte hastig ihre Tasse zum Mund. Sie müssen mir die Adresse geben, woher Sie ihn beziehen. Gern, sagte Korodi. Ich werde sie Ihnen dann aufschreiben. Ich ließ also das Mädchen hereinholen. Sie hat mir leid getan. Sie war ganz eingeregnet. Janine, es war alles so, wie ich es Ihnen erzähle. Sie saß bei mir und ich wusste nicht einmal, was ich mit ihr sprechen sollte. Sie sah aus, als wäre sie erschrocken über ihren eigenen Mut. Und ich dachte, das ist ein erfrorenes, blutarmes Geschöpf. Man muss ihr ein bisschen Wärme geben. Tommy hatte es sich in einem weichen Sessel bequem gemacht und schlief. Das kleine Kaminfeuer flackerte. Janine dachte, nie habe ich geglaubt, dass Andy eine andere lieben würde. Was soll jetzt mit mir werden? Was soll jetzt... Janine, warum hören Sie nicht zu? Sie hob den Kopf und lächelte abgespannt. Er sagte verstört, »Der Schein ist gegen mich. Aber Sie müssen mir glauben, das Mädchen ist mir so gleichgültig wie nur irgendetwas. Ich habe keine andere Schuld, als dass ich zu freundlich mit ihr war.« Er sprach beinahe die Wahrheit, obwohl ihm das Mädchen ein paar Tage lang nicht absolut gleichgültig war. Es hatte ihm geschmeichelt, dass dieses blasse, behütete Bürgerkind so bereitwillig in seine Arme gefallen war. Und er war wirklich freundlich zu ihr gewesen, denn er wünschte bei jeder Frau, dass sie ohne Enttäuschung und gerne an ihn zurückdenken sollte. Doch das junge Mädchen hatte sehr bald die erstaunliche Gabe gezeigt, sich mit eiserner Energie an ihn zu klammern. Als Mathieu ihr eines Tages den blauen Brief schickte, in dem er ihr für die unvergesslichen Stunden dankte, nahm sie keineswegs zur Kenntnis, dass er die ganze Angelegenheit damit vergessen wollte. »Ich hatte eine falsche Meinung von ihr«, sagte Mathieu kleinlaut. »Sie kam mir vor wie Glas, vorsichtig zu behandeln, leicht zerbrechlich. Aber sie ist wie eine Stahltrosse«, setzte er nach einer Weile hinzu. Janine blickte aufmerksam in den Kamin, wo ein klobiges Holzscheit rotglühend zerfiel. War es nicht schlimm bestellt um diese Welt, in der es Männer und Frauen gab? Eine unabwendbare Gewalt zwang sie, sich zu suchen, sich in Rausch und Tränen, Küssen und Verzweiflung zu lieben, um wieder voneinander getrieben zu werden, mit entgötterten Augen und gesättigt von Überdruss. Was für ein schrecklicher Zauber, der einen Mann so verblenden konnte, dass er ein normales, gesundes Mädchen zuerst für eine Blumenelfe und dann für eine eiserne Kette hielt. Janine seufzte und schloss die Augen. Aber noch mit geschlossenen Lidern sah sie Andy vor sich. »Janine, glauben Sie im Ernst, dass mir Ulla etwas bedeutet hat?« »Wer?« »Nun«, sagte Mathieu und warf ein neues Holzscheit in die Glut. »Ulla, das Mädchen, von dem wir die ganze Zeit sprechen, dem Sie leider hier begegnet sind.« »Ach so, diese«, murmelte Janine. Sie drehte sich wieder zurück und sah ins Feuer. Alle Mädchen schienen plötzlich Ulla zu heißen. Aus dem Holz sprangen spitze, helle Flämmchen. »Ulla«, dachte Janine. Ihr fröstelte. Dieser Name war wie ein Gespenst, eine schwarze Fledermaus, die ihr seit gestern nachjagte. Korodi stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu wandern. So ging es nicht weiter. Nein, so ging es nicht weiter. »Janine«, begann er unbeholfen. Er wollte ihr eine Frage stellen. Seit jenem Vormittag, an dem er mit Harald dem Rom-München-Express nachgejagt war, hatte er den Entschluss gefasst, diese eine wichtige Frage an sie zu richten. Aber eine Stimme, fremd und doch die von Janine, sagte plötzlich, »Mathieu, ich möchte etwas wissen. Es ist verrückt. Aber ich... Wie heißt das Mädchen mit dem Zunamen?« Mathieu schwieg. Er lächelte auf sie herab, verlegen und geschmeichelt zugleich. Im Nebenzimmer zählte eine Uhr halblaut die sechste Stunde ab. »Sie heißt Ulla Heid«, sagte er endlich. Wenn Janine später versuchte, sich an diesen Abend zu erinnern, so schien alles, was damals geschehen war, in dichten Nebel gehüllt. Nur manchmal tauchte ein einzelnes Bild auf, schattenhaft wie ein verblasster Filmstreifen. Sie wusste nicht mehr, wie sie sich von Kurodi verabschiedet hatte. Sie wusste auch nicht, wie sie ins Hotel zurückgekommen war. Vielleicht war sie zuerst durch die Straßen gerannt und hatte dann irgendwo ein Auto genommen. Wenigstens glaubte sie, sich an ein schaukelndes Taxi zu erinnern, in dem es nach kaltem Zigarettenrauch gerochen hatte. Eine Stunde später war sie vor dem Bühneneingang gestanden. Der Wind pfiff durch den silbernen Abendmantel, aber zuerst hatten sich noch einige merkwürdige Dinge ereignet. Es hatte sich ereignet, dass Andy sie im Hotelfoyer erwartete und ihr mit erzwungener Heiterkeit entgegentrat. »Ich wollte sehen, was du machst. Vielleicht können wir ein bisschen ausgehen?« Sie starrte ihn an und brachte kein Wort hervor. »Ist dir schlecht?« fragte Andy. »Nein«, sagte sie, »mir ist nicht schlecht. Es geht mir gut. Ich habe einen wunderbaren Tag gehabt.« Ihre Augen hingen unbewegt an seinem Gesicht. Und plötzlich brach sie in ein lautes Gelächter aus. Andy musterte sie befremdet. Sie hatte Tränen in den Augen, so vergnügt war sie, aber dann stockte das Lachen, als wäre es in zwei geschnitten. Sie hielt sich an Tommys Halsband fest. Das war eine kleine Stütze. Ihre Finger schlossen sich eng um den Lederriemen. »Ich möchte allein sein, Andy, ich...« Er ging nicht fort, sondern blieb neben ihr stehen. Vielleicht glaubte er, sie litte unter seinem neuen Glück und wollte sie trösten. Vielleicht hielt er sie für schwach und hilfsbedürftig, während sie vor nichts Angst hatte als vor ihrer eigenen Macht und dass sein Schicksal in ihre Hand gegeben war. Jetzt konnte sie ihn losreißen von seiner kleinen, verlogenen Heiligen, die heimlich herumstreunte. Jetzt hatte ihr der Zufall den Weg gezeigt, auf dem sie ihn zurückholen konnte. Ihn, den Gefährten, der ihr bestimmt gewesen war, den Mann ihrer ersten und einzigen Liebe. Aber sie wollte schweigen. Sie wollte stärker sein als ihr hungriges, gewissenloses Herz. Doch dazu musste sie ihn fortbringen, um jeden Preis, schnell, bevor sie ihm alles erzählte. Sie suchte nach einer Lüge. »Ich muss mich umziehen, Andy. Es ist spät. Ich muss mich beeilen.« »Gehst du ins Theater?« fragte er. »Ja, natürlich. Ins Theater.« Wenn er gefragt hätte, gehst du in die Hölle, würde sie es auch bejaht haben. »Um Mathieu Kurodi in Caro Ass zu sehen? Heute ist die 120. Aufführung.« »Ja«, stotterte sie. Andy sah gereizt an ihr vorbei. »Ich werde hier auf dich warten und dich dann hinbringen. Ich komme ohnehin am Theater vorbei.« Jetzt war sie gefangen im eigenen Netz. Sie fuhr in ihr Zimmer hinauf. Wo war der Lichtschalter? Sie stolperte über einen Stuhl. Der Luster flammte auf und Tommy lief gähnend in seine Ecke. Den Mantel übers Bett geworfen, sie hätte sagen sollen, dass sie zu Harald fahre, das wäre das Einfachste gewesen. Sie stand unter der Dusche und weinte. Ihr Gesicht war nass, es kam auf die paar Tropfen nicht mehr an. »Wenn ich heute nicht zu Mathieu gekommen wäre, wenn ich alles nie erfahren hätte. Es war hart, so viel zu wissen.« Sie riss den Schrankkoffer auf. Was für ein Irrsinn, große Toilette zu machen für eine Wagenfahrt von 20 Minuten. Aber jetzt musste sie zu ihrer Lüge stehen. Ein Glück, dass Andy den Chauffeur hatte. Man kann keine Enthüllungen machen, wenn ein Dritter dabei ist. Andy saß im Foyer, einen Drink vor sich. In der Aschenschale lag eine Sammlung Zigarettenreste. »Du hast dich sehr schön gemacht für deinen Freund Mathieu. Übrigens ist noch reichlich Zeit. Willst du einen Cocktail nehmen?« »Nein, bitte, wir können ja langsam fahren und...« Rötliche Lichter, Bogenlampen, verschneite Straßen. Das Auto rollte hin. Licht und Schatten fielen ins Coupé. Licht, Schatten, Licht, Schatten. Andy sprach kein Wort. Der Chauffeur lag mit vorgeduckten Schultern über dem Steuer wie ein Rennfahrer. Große Geste bei 30 Kilometer Tempo. Janine überlegte. »Ich werde 5 Minuten lang im Theaterentree bleiben. Dann nehme ich ein Taxi und fahre nach Hause, ins Hotel. Wie viele Hotels waren schon mein Zuhause? Das Stubenmädchen soll mir Tee und eine Wärmflasche bringen. Ich bin müde. Ich will schlafen.« Sie fuhr auf, als die Bremsen knirschten. »Es ist dir doch recht«, erkundigte sich Andy. Sie blickte verständnislos auf die Straße und dann zu ihm. »Du wirst doch sicher Herrn Korodi begrüßen wollen. Hier ist der Bühneneingang.« Er stieg aus, bevor sie antworten konnte, und reichte ihr die Hand. »Vorsicht, es ist glatt und viel Vergnügen.« »Wo ist Ulla?« fragte Janine plötzlich. Andi lächelte. Es war das erste Lächeln an diesem Abend. »Sie ist bei ihren Freundinnen, Kindergesellschaft. Es ist lieb, dass du nach ihr fragst.« Andi erklärte, eitel und ängstlich zugleich, »Ich bin froh, dass Ulla mit ihren Schulkolleginnen von der Oberschule in Kontakt geblieben ist. Ich bringe so viele Veränderungen in ihr Leben. Vor einem Jahr ist sie noch auf der Schulbank gesessen, hat für die Schlussprüfung gelernt und jetzt die Heirat, Trennung von dem Onkel.« Die Straße war schwach beleuchtet und menschenleer. Ein struppiger Köter tauchte auf und trollte lautlos den Weg hinab. Andi sagte, »Sie soll sich nicht ganz loslösen von dem Erdreich, in dem sie bis jetzt gewurzelt hat. Eine 19-Jährige ist noch wie eine Pflanze. Man darf ihr nicht zu plötzlich den gewohnten Boden rauben.« »Du bist glücklich«, sagte Janine. Sie lächelte ihm fremd und dunkel zu. Er verstummte verlegen. Als er einstieg, lächelte Janine noch immer. Er bewunderte sie in diesem Augenblick. Er dachte, dass sie ihren schönen Kopf so stolz trug wie keine andere Frau. Der Wagen zog an. Und während Andi mit einem letzten Blick ihr Bild erfasste, schien sie ihm einer spähenden Diana zu gleichen, Hochgemut, kühn und von Einsamkeit umgeben. Dieser Abend war eine Kette von unvorhergesehenen Ereignissen. Janine stand regungslos auf ihrem Platz und sah dem roten Schlusslicht von Andis Wagen nach, das die lange, schmale Straße hinuntersauste und schließlich um eine Ecke bog. Sie stand, ohne sich zu rühren. Kalter Wind trieb ihr das Haar ins Gesicht und sie dachte ihre törichten Gedanken. Als das eisgraue Cabriolett vorfuhr, war es zu spät zur Flucht. Mathieu stürzte aus dem Wagen und rannte freudestrahlend auf sie zu. Er sprudelte eine lange Rede hervor, in der sich die Worte Schmidt, Mackie Messer und London unaufhörlich wiederholten. Janine blickte mit freundlichem Ernst in sein bewegtes Gesicht. »Das ist Mathieu Korodi«, dachte sie. »Er erzählt mir etwas, das ihm große Freude macht. Ich hatte gehofft, ihn in der nächsten Zeit nicht zu sehen. Ich habe mir vorgenommen, ihm auszuweichen, aber jetzt bin ich trotzdem hier, gegen meine Absicht. Und Andi selbst hat mich hergebracht. Das Schicksal scheint es zu wollen. Sieh nur an, das Schicksal interessiert sich für mich. Es schiebt mich hierhin und dorthin, bis ich auf dem Feld stehe, wo es mich haben will.« Kaum waren sie fort, kam das Gespräch mit Schmidt. »Ich hatte schon gestern ein Telegramm von ihm bekommen, aber ich wollte Ihnen noch nichts davon erzählen. Es bringt Pech, über angefangene Dinge zu sprechen. Gestern war es noch nicht entschieden, ob das Londoner Theater die Konventionalstrafe für mich zahlt. Mein Kontrakt geht bis zum 19. Februar. Ich bin hier noch für 25 Aufführungen verpflichtet, aber Schmidt, ach, Caroas ist die schwachsinnigste Komödie, die je. Waren Sie schon drin?« »Ich kenne es noch nicht«, sagte Janine und bemühte sich, diesen geheimnisvollen Sätzen einen Sinn zu enträtseln. »Jetzt werden Sie also eine neue Rolle spielen? Den Schmidt?« »Aber nein, Schmidt ist mein Agent, Jakob Schmidt. Er ist seit 8 Tagen in London und verhandelt mit dem Savoy-Theater. Ich soll dort den Mackie Messer spielen, aber bis jetzt konnten wir uns nicht einig werden, denn ich müsste dort schon am 27. Januar probieren. Und hier läuft mein Kontrakt bis zum 19. Februar.« »Wer zahlt die Konventionalstrafe?« »Ja«, sagte Janine mit der gleichen geistesabwesenden Freundlichkeit, »wer zahlt die Strafe?« Mathieu lachte ihr verschmitzt zu. »London ist ein hübscher Platz für mich, nicht wahr? Und vielleicht wäre das Pönale sogar eine ganz vernünftig angelegte Summe gewesen, aber ich konnte mich nicht entschließen, so viel schönes Geld. Geld ist eine gute Sache«, sagte er ernst. »Und jetzt hat Schmidt mir telefoniert, dass das Savoy-Theater die Zahlung übernimmt. Heute Mittag ist der Kontrakt unterzeichnet worden, am 24. fahre ich nach London.« »Ich wünsche Ihnen viel Glück.« »Danke«, murmelte er und starrte sie an. »Ich muss jetzt fort«, sagte Janine. »Oh, es ist noch Zeit, es fängt erst in einer Viertelstunde an.« Er schien zu glauben, dass sie ins Theater wollte. Mathieu, ich... Kommen Sie mit mir hinein. Ich muss noch mit Ihnen sprechen. Bitte, sagen Sie nicht nein. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Janine zögerte. Nur 5 Minuten, Janine, während ich mich schminke. Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Sie trinken ein Glas Gin und ich schminke mich. Und Sie wissen sicher nicht, wie langweilig eine Theatergarderobe aussieht. Nein, sie wusste es nicht. Es war ein unfreundlicher Raum mit großen elektrischen Lampen, die alles mit weißem, eiskaltem Licht übergossen. Es gab einen niedrigen Tisch darin und 2 unbequeme Lederhocker. Über einen 3. Stuhl war eine bunte, goldbetresste Uniform gebreitet. »Ich bin ein Offizier«, erklärte Mathieu hastig. »Caro Ass ist ein Offizier, der... Ach nein, es ist zu... Jetzt müssen Sie ein Glas Gin trinken. Emil, hallo, wo...« Emil erschien aus dem Nebenzimmer und brachte schon das Tablett mit Flasche und Gläsern. Anscheinend gab es hier ein fest vorgeschriebenes Gastzeremoniell. Janine sah sich um. Die Wände waren kahl und nackt. Nur an der einen Wand rechts von Janines Platz hing eine verblasste Fotografie. Corodi sagte, »Das sind meine Eltern gewesen.« Ein bäuerliches Paar mit stumpfen Arbeitsgesichtern. Die Frau stützte ihren linken Arm auf ein verschnörkeltes Tischchen, ein armseliger Versuch zur Anmut, von dem ihr Blick nichts wusste. Starr und inhaltslos ging er ins Leere. Es war eine Frau, die hart gearbeitet hatte und vielleicht nie jung gewesen war. Recht freundlich, musste damals der Fotograf zu ihr gesagt haben. Ein bisschen graziös, lächeln, liebe Frau. Und dann hatte sie auf sein Kommando den Ellbogen aufgestützt und die Wange gegen die Hand geschmiegt. Doch das war so ungewohnt, so anstrengend gewesen, dass sie darüber das Lächeln vergessen hatte. Der Mann hielt seinen Hut in der Hand und sah bedrückt aus. Er trug ein Blumensträußchen im Knopfloch, das seinem Feiertagsstaat die festliche Vollendung geben sollte. Trotz gescheiteltem und pomadisiertem Haar erinnerte er seltsam an Mathieu. »Komisches Bildchen, nicht wahr?« sagte Mathieu und schämte sich seiner Beschämung. Janine blickte noch immer hin. Um die Figuren schlang sich ein kunstvolles Passepartout aus Blütenranken und Vergissmeinnicht. So viel Dürftigkeit strömte von diesem Bild aus. Verblasste Sonntagsstunden und ein Leben, das hingegangen war, für nichts. »Mathieu?« sagte Janine halblaut. Sie wandte ihm ihr schönes, reingezeichnetes Gesicht zu, dies makellose und vollendete Gesicht einer sterbenden Rasse. Weiß und Gold. Linien wie Musik. Mathieu blickte sie lange an. Dann sagte er, »Wenn es irgendjemand auf der Welt gibt, der am wenigsten dazu passt, meine Frau zu werden, sind Sie es.« Über der Tür flammte die Signallampe auf, doch Mathieu sah sie nicht. Er fragte, »Werden Sie mich heiraten, Janine?« Janine schwieg. Ihr Blick irrte durch das unfreundliche Zimmer und blieb schließlich an der verblassten Fotografie haften. Das Glück der armen Leute, umrahmt von Ranken und Vergissmeinnicht. »Ja«, hörte sie eine Stimme sagen und begriff erst nach ein paar Sekunden voll verwirrtem Staunen, dass es ihre eigene Stimme gewesen war. Später saß sie im Dunkeln einer kleinen Loge und bemühte sich, dem Gang des Spiels zu folgen. Es war eine jener Komödien, deren Helden 2 Akte lang in die merkwürdigsten Verstrickungen geraten, damit sich im letzten Akt alle Missverständnisse und Verwechslungen wohlgefällig lösen können. Natürlich handelte es sich dabei um ein Trio. Alter Gatte, sein reizendes, tugendhaftes Weib und ein Offizier, der die Tugendhafte zu Fall bringen wollte. Es begann auf einer Opernredoute und der hübsche Leutnant trug einen weißseidenen Domino mit dem Karo Ass auf der Brust. Er legte zwar den prächtigen Mantel schon nach den ersten 5 Minuten ab, aber immerhin hatte das Stück davon seinen Titel. Das Ganze war ein haarsträubender Unsinn. Sehenswert und hinreißend war nur die fröhliche Unbekümmertheit dieses breitschultrigen Gassenjungen, der als Offizier gekleidet die prüde Dame und mit ihr das Publikum ins Netz lockte. Der ganze Zauber eines frischen, unverdorbenen Menschen ging von ihm aus. Plötzlich kam es Janine zum Bewusstsein, dass es Mathieu war, der dort oben stand. Fremde Farben im Gesicht, ein berühmter Schauspieler. Er zeigte seine strahlend weißen, festen Zähne und blinzelte dabei frech aus den Augenwinkeln. Das war Mathieu Corodi, der Liebling von Hunderttausenden, dessen Gassenjungenlachen sie aus unzähligen Fotografien gekannt hatte und das sie heute zum ersten Mal sah. Sie dachte, ich werde also Mathieu Corodi heiraten. Mit verlorenen Augen starrte sie ihn an und versuchte zu begreifen, dass dieser lachende fremde Leutnant in kurzer Zeit ihr Gatte sein würde. Als sie nach dem Theater mit Mathieu in der eleganten Bar saß, kam eine fieberhafte Heiterkeit über sie. Die Jazzkapelle lärmte. Fremde Menschen wurden ihr vorgestellt, saßen an ihrem Tisch, man trank Champagner und es war das, was Harald eine höllische Nacht genannt hätte. »Ich muss mehr trinken«, dachte Jeanine, und sie dachte weiter, »diese Ehe ist der Ausweg. Mathieu ist gut zu mir. Ich werde vielleicht Ruhe finden.« Eine brennende Sehnsucht nach Ruhe war in ihr. Um 9:30 vormittags ging das Telefon. Es war Andi, der Jeanine für den Abend zum Essen einlud und sich nach Haralds Hoteladresse erkundigte. Jeanine gab schlaftrunken Antwort. Nachdem sie den Hörer abgehängt hatte, schlief sie augenblicklich wieder ein. Sie erwachte davon, dass jemand ins Zimmer trat. Es war Harald. »Das ist nett«, sagte er zur Begrüßung. »Ein hübsches Durcheinander, das du angerichtet hast.« Er starrte sie aus großen, runden Augen vorwurfsvoll an. »Wie spät ist es?«, fragte Jeanine. Sie hatte das Gefühl, seit Tagen geschlafen zu haben. Der Kopf tat ihr weh. »Es ist 12«, sagte Harald, »und ich habe vorhin mit Corodi telefoniert. Deshalb bin ich hier. Jeanine, du machst den größten Irrsinn deines Lebens.« Jeanine war plötzlich hellwach. Sie setzte sich auf. Die Gespenster des gestrigen Tages standen im Zimmer und machten ihre Verbeugung. »Nein«, sagte Jeanine, »der größte Irrsinn meines Lebens ist etwas ganz anderes. Ich habe Schicksal gespielt und wollte ein gnädiges Schicksal sein und kein Götzenbild zertrümmern. Das war der größte Irrsinn meines Lebens.« »Also doch, Corodi?« »Immer Corodi«, rief sie ungeduldig, »es hat nichts mit ihm zu tun, es handelt sich nicht um ihn.« Sie griff nach dem Telefon. »Zimmer 83, schicken Sie mir das Frühstück, vielen Dank.« »Hör einmal«, sagte Harald mit einem Ernst, den sie nicht an ihm kannte. »Es handelt sich doch um Corodi. Du sollst ihn nicht in deine Affären hineinziehen. Du sollst diesen guten, sauberen Burschen nicht dazu benutzen, um ihn gegen Andi auszuspielen.« Jeanine schwieg. »Mathieu nimmt alles für heiligen Ernst. Jeanine fährt nächste Woche mit mir nach London. Jeanine will, dass wir dort in aller Stille heiraten. Ich muss ein hübsches Häuschen finden. Ich muss mit meinem Agenten telefonieren. Jeanine meint, Jeanine wünscht. Ein feiner Spaß, den du dir geleistet hast.« »Es ist kein Spaß. Ich will Mathieu heiraten. Andi muss vergessen werden. Ich will Ruhe haben.« Der Kellner klopfte und brachte das Frühstück. Jeanine goss den Tee ein. »Harald, es kam alles so plötzlich, aber es ist das Beste für mich. Und gestern, ich war bei Mathieu in der Garderobe. Ich habe ein Bild von seinen Eltern gesehen. Sie sind beide schon lange tot.« »Und deshalb hast du dich entschlossen, ihn zu heiraten?« fragte er störrisch. »Ja«, sagte sie. »Ich glaube, so ähnlich war es.« Das ist noch nicht das Ende. Das wäre nachzulesen in der Neuausgabe des Romans, die vor kurzem im Milena Verlag erschienen ist. Xenia Thieling las Auszüge aus »Bring mich heim« von Joe Lederer. Regie Irene Schuck. Technik Daniela Röder und Chris Schiemöller. Bayerischer Rundfunk 2019.